Kapitel 11 Grabesanbetung aus islamischer Sicht. Die Verehrung der Toten durch erfundene Bestattungsriten, ausgeschmückte Gräber und Grabanlagen sowie Gedenkfeiern und Veranstaltungen der Ehrerweisung hat über die Menschheitsgeschichte hinweg zu Unordnung und Abirren in der Religion geführt. Als Folge daraus beten die meisten Menschen Gräber in irgendeiner Form an. So ist zum Beispiel die Anbetung der Vorfahren die Grundlage der Religion der meisten Chinesen, die ungefähr ein Viertel der Menschheit ausmachen. Ihre religiösen Riten haben oft mit Gräbern und der Anbetung von Abbildern ihrer Ahnen zu tun. Die Grabstätten heiliger Männer unter Hindus, Buddhisten und Christen wurden zu Mausoleen, wo Riten der Anbetung wie Gebet, Opfergaben und Pilgerfahrt groß angelegt vollzogen wurden. Mit der Zeit wichen muslimische Herrscher und die Massen von den Grundlagen des islamischen Glaubens ab und begannen heidnische Praktiken der nicht-islamischen Nationen um sie herum nachzuahmen. Große Gebäude wurden über den Gräbern der Sahaba, der Prophetengefährten, großer Rechtsgelehrter und jenen, die als Sufi-Heilige bezeichnet wurden, gebaut, wie im Fall von Ali, Imam Abu Hanifa, Imam al-Shafi'i, Junaid und Abd al-Qadir al-Jilani. Seit kurzem werden auch Mausoleen über Gräbern von Führern gesellschaftlicher Bewegungen wie Muhammad Ali Jinnah, dem Gründer Pakistans, und Muhammad Ahmad, dem sogenannten Mahdi Sudans, errichtet. Heutzutage reisen viele unwissende Muslime weite Strecken, um den Ritus des Tawaf, um diese Mausoleen zu vollziehen. Manche verrichten sogar Gebete in und außerhalb von ihnen, andere bringen Opfertiere zu diesen Plätzen, um diese zu schlachten. Die meisten unter ihnen hegen den falschen Glauben, dass die Rechtschaffenen unter jenen Toten Allah derart nahe sind, dass alle Taten der Anbetung, die in ihrer Nähe erbracht werden, von Allah eher akzeptiert werden als sonst wo. Dies rührt von der Idee her, dass diese Toten gesegnet seien und alles, was ihnen nahe ist, dementsprechend ebenso gesegnet sein müsse. Ihre Grabstätten und das Land, worauf sie errichtet wurden, sind nach ihrer Vorstellung mit dem Überfluss an Segen durchdrungen. Wegen dieses Glaubens reiben Grabesanbeter mit ihren Händen über die Wände der Gräber und streichen dann über sich selbst, um zusätzlichen Segen zu erlangen. Oft sammeln sie die Erde nahe den Gräbern, in dem unnötigen Glauben, diese Erde besäße spezielle Heilkräfte wegen der Segenswirkungen der dort Begrabenen. In manchen Richtungen der Schia sammeln Anhänger Erde aus Karbala, wo Imam Hussein den Märtyrertod erlitten hatte. Sie backen diese Erde, um kleine Täfelchen zu erstellen, auf denen sie sich während des Pflichtgebets niederwerfen. Kapitel 11.1 Gebete zu den Toten. Die Leute, die Gräber anbeten, richten ihre Gebete auf zwei Arten an die Toten. Erstens, manche nehmen die Toten als Vermittler. Sie beten zu ihnen auf dieselbe Art, wie es die Katholiken zu tun pflegen, wenn sie ihren Priestern ihre Sünden beichten. Die Katholiken beichten den Priestern und die Priester bitten für sie um die Vergebung Gottes. Die Priester haben also die Funktion eines Vermittlers zwischen Mensch und Gott. Die Götzen der vorislamischen Araber hatten einen ähnlichen Zweck. Zu der Funktion ihrer Götzen zitiert Allah die heidnischen Araber wie folgt. Wir dienen ihnen nur, damit sie uns Allah nahe bringen. Surah Az-Zumar, Vers 3. Einige muslimische Grabesanbeter bitten die Toten in ihren Gebeten, ihre Anfragen Allah zu übermitteln, damit er darauf ihre Bedürfnisse stillt. Dieser Brauch basiert auf ihrem Glauben, dass rechtschaffene Verstorbene Allah nicht nur näher seien als sie selbst, sondern auch dazu imstande seien, die Anfragen der Menschen nach ihrem Tode noch zu erhören und zu erfüllen. Damit werden die Toten zu vermittelnden Götzen, die fähig sein sollen, Gutes für die Lebenden zu bewirken. Zweitens. Andere beten direkt zu den Toten. Sie bitten um die Vergebung für ihre Sünden. Dadurch schreiben sie den Toten Allahs Eigenschaften des At-Tawwab, der die Reue seiner Diener Annehmende, zu. Und ebenso die Eigenschaft des Al-Ghafur, der Einzige, der Sünden vergeben kann. Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen ihnen und den Katholiken, die bestimmte Heilige zur Erfüllung ihrer täglichen Bedürfnisse anrufen. So wird zum Beispiel, wenn etwas verloren geht, zu Antonius von Theben gebetet, damit er beim Finden hilft. Judas Thaddäus ist der Heilige für das Unmögliche. Zu ihm betet man bei Fürsprache für unheilbare Krankheiten, unwahrscheinliche Ehen oder Ähnlichem. Brach jemand zu einer Reise auf, so wurde noch bis zum Jahre 1969 zu Christophorus, dem Schutzpatron für Reisende, gebetet, bis man ihn durch ein päpstliches Urteil offiziell aus der Liste der Heiligen strich, nachdem bestätigt wurde, dass er Fiktion war. Im Falle des Propheten Jesus, Friede sei auf ihm, gehören die Christen, da sie Jesus für eine Inkarnation Gottes halten, insgesamt zu dieser Gruppe, mit der Folge, dass die meisten Christen zu Jesus beten, anstatt zu Gott. Überall auf der Welt gibt es viele unwissende Muslime, die auf diese Art ihre Gebete an den Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, richten. Beide Methoden werden vom Islam gänzlich abgelehnt. Die islamische Lehre besagt, dass der Tote eine als Barzach bezeichnete Dimension betritt, wo seine Taten ein Ende finden. Er wird unfähig, irgendetwas für die Lebenden zu tun, obwohl die Ergebnisse seiner Taten auf die Lebenden weiterwirken können und er dafür auch fortdauernd Belohnung oder Bestrafung ernten kann. Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wenn der Mensch stirbt, hören seine Taten auf, außer dreierlei: etwas dauerhaft Gestiftetes, nützliches Wissen und ein rechtschaffenes Kind, das für ihn Bittgebete spricht. Der Prophet bemühte sich aufs Äußerste zu erklären, dass er in diesem Leben niemandem nutzen könne, egal wie nahe er verwandt war. Allah befahl ihm im Koran, seinen Anhängern Folgendes zu sagen: Ich habe nicht die Macht, mir selbst zu nützen oder zu schaden, es sei denn, Allah will es. Und hätte ich Kenntnis von dem Verborgenen, wahrlich, ich hätte mir die Fülle des Guten zu sichern vermocht, und Übles hätte mich nicht berührt. Ich bin ja nur ein Warner und ein Bringer froher Botschaft für die Leute, die gläubig sind. Sura Al-A'raf, Vers 188. Abu Huraira, einer seiner Gefährten, überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, als ihm der Vers "und warne deine nächsten Verwandten" in Sura Ash-Shura, Vers 214, offenbart wurde, zu den Leuten sprach: O ihr Leute der Quraysh, sichert euch Befreiung von Allah. Ich kann euch vor Allah überhaupt nicht von Nutzen sein. O Söhne Abd al-Muttalibs, ich kann euch vor Allah überhaupt nicht von Nutzen sein. O mein Onkel Abbas ibn Abd al-Muttalib, o meine Tante Safiya, ich kann euch vor Allah überhaupt nicht von Nutzen sein. O Fatima, Tochter Muhammads, frage mich, was immer du auch willst, jedoch habe ich nichts, was dir vor Allah nutzen wird. Bei einer anderen Gelegenheit beendete einer der Gefährten des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, seine Aussage mit dem Satz: Es ist, was Allah und was du willst. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, korrigierte ihn sofort, indem er sagte: Machst du mich Allah gleichwertig? Sag: Es ist, was Allah alleine will. Obwohl es schon verboten ist, Gebete an den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zu richten, gehen manche Muslime gar so weit, zu einer ganzen Hierarchie von Heiligen zu beten. Diese heretische Praxis basiert auf der Behauptung der Sufis, dass die kosmische Ordnung durch eine festgelegte Anzahl an Heiligen, die sogenannten Rijal al-Ghaib, die Männer der verborgenen Welt, bewahrt wird. Wenn ein sogenannter heiliger Mann unter ihnen stirbt, wird sein Platz sofort durch einen anderen besetzt. An der Spitze der Hierarchie ist der Qutb, der sogenannte Pol oder die mystische Achse der Welt oder der Rauf, was so viel bedeutet wie Rettung oder Hilfe. Abdul Qadir al-Jilani, gestorben 1166 nach Christus, wird bekannterweise als Al-Rauf al-A'dam bezeichnet, was so viel heißt wie die größte Quelle der Hilfe. Zu Zeiten der Not rufen ihn viele an mit den Worten Ya Abdul Qadir Aridni, was so viel bedeutet wie O Abdul Qadir, rette mich. Solche eindeutigen Äußerungen des Schirk sind verbreitet, obwohl praktizierende Muslime in ihren Gebeten mindestens 17 Mal pro Tag den Satz Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe, sagen. Diese beiden Methoden des Gebetes bringen die schwere Sünde des Schirk mit sich, der der Islam strikt entgegensteht. Dennoch haben es beide Methoden in der einen oder anderen Form geschafft, sich in die religiösen Handlungen der muslimischen Massen der heutigen Zeit einzuschleichen. Durch diese Haltung bekräftigen sie, ohne es zu wollen, die Richtigkeit der drohenden Warnung Allahs im Koran. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm Götter zur Seite zu stellen. Sura Yusuf, Vers 106. Ebenso warnte in der Überlieferung des Abu Sa'id al-Khudri der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm: Ihr werdet gewiss das Brauchtum derjenigen vor euch Handspanne für Handspanne und Ellenlänge für Ellenlänge befolgen, bis ihr ihnen auch dann nachgeht, wenn sie durch das Loch eines Dab durchgehen würden. Wir sagten, O Gesandter Allahs, die Juden und die Christen meinst du? Und er antwortete, wen sonst? Thauban überlieferte ebenfalls, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, der jüngste Tag wird nicht eintreffen, bis manche Gruppen meines Volkes Götzen anbeten werden. Und Abu Huraira berichtete, dass er, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, der jüngste Tag wird nicht eintreffen, bis Frauen des Stammes Daus mit ihren Hintern um den Tempel des Götzen Al-Khalsa herumwackeln werden, indem sie ihn umkreisen. Daher ist es wesentlich, dass Muslime ein klares Verständnis von ihrer Religion, von ihren Wurzeln und von ihrer historischen Entwicklung haben. Dadurch können solche Praktiken im richtigen Zusammenhang gesehen werden und das islamische Urteil über sie wird verständlich. Kapitel 11.2 Das Evolutionsmodell der Religion. Unter dem Einfluss der Evolutionstheorie Darwins kamen die meisten Soziologen und Anthropologen zu der Schlussfolgerung, dass Religion mit der pantheistischen Vergöttlichung der Naturgewalten der Frühmenschen begonnen habe. Aus ihrer Sicht war der frühe Mensch erstaunt über die verheerenden und zerstörerischen Naturgewalten wie Blitz, Donner, Vulkane, Erdbeben etc. und sah in ihnen vermutlich übernatürliche Wesen. Daher erstrebten sie Wege und Mittel, um sie zu besänftigen, oft in der Art und Weise, wie sie Hilfe von ihren Führern oder mächtigeren Stämmen ersuchten. Es wird angenommen, dass sich auf diese Weise frühe Riten der Anbetung wie Gebet und Opfergaben entwickelt haben. Die nordamerikanischen Indianer, welche an die Geister der Flüsse und Wälder glauben, werden als Beispiel einer frühen Stufe in der Evolution der Religion verstanden, die auch als Animismus bekannt ist. Es wird behauptet, dass auf dieser Stufe jedes Individuum eine Reihe von persönlichen Göttern hatte. Mit der Entwicklung der Familie wurden die persönlichen Götter durch Familiengötter ersetzt. Als ein Beispiel dieser Stufe wird der Polytheismus im hinduistischen Indien angeführt, wo jede Familie ihre eigene persönliche Gottheit hat. Wirtschaftliche Gründe und der Kampf ums Überleben haben schließlich dazu geführt, dass sich die Familien ausbreiteten und zu Stämmen entwickelten. Allmählich ersetzten Stammesgötter die alten Familiengötter. Mit jeder nachfolgenden Generation wurden die Stämme größer und die Zahl der Götzen wurde immer geringer. Schließlich trat ein Zweigottglaube auf, in welchem alle übernatürlichen Kräfte auf zwei Hauptgottheiten beschränkt wurden. Auf einen Gott des Guten und einen des Bösen. Für die Evolutionstheoretiker ist die Religion der Zarathustria, also der Parsismus in Persien, ein Beispiel für diese Stufe. Man ist der Meinung, dass die Perser vor der Erscheinung des persischen Reformers Zarathustra an Geister der Natur, an Sippen- und Familiengötter glaubten. Entsprechend den Beweisen, die von den Anthropologen gesammelt und interpretiert wurden, reduzierten sich in der Epoche Zarathustras alle Stammesgötter auf zwei: Ahura Mazda, der gemäß ihrem Verständnis alles Gute in der Welt erschaffen, und Angra Manyu, der das Böse erschaffen hat. Als aus Stämmen Völker wurden, wandelten sich die Stammesgötter zu Nationalgöttern und der Monotheismus wurde angeblich geboren. Der Gott Israels, so wie er im Alten Testament dargestellt wird, sei ein nationales Wesen, das zu ihren Gunsten gegen die Feinde kämpfe. Im Gegenzug werden die Israeliten als seine auserwählten Kinder bezeichnet. Der ägyptische Herrscher Echnaton aus dem 14. Jahrhundert vor Christus, der auch als Amenophis IV. Bekannt wurde, wird von den Evolutionstheoretikern als Beweis für ihr Konzept der Religion herangezogen. Zu einer Zeit, als der herrschende Glaube in Ägypten polytheistisch war, führte er die monotheistische Anbetung eines einzigen Gottes namens Ra ein, den er durch die Sonnenscheibe symbolisierte. Aus der Sicht vieler Soziologen und Anthropologen hat die Religion demnach keinen göttlichen Ursprung. Sie ist vielmehr ein Nebenprodukt der Evolution, des menschlichen Aberglaubens, hervorgerufen durch mangelnde wissenschaftliche Erkenntnis und wird verschwinden, wenn die Wissenschaft einstmals alle Geheimnisse der Natur gelüftet haben wird. Kapitel 11.3 Religion als Verfall. Das islamische Konzept der Religion und ihrer Entwicklung ist exakt das Gegenteil von dem eben dargestellten. Es stellt einen Prozess der Degeneration und Regeneration dar und keine Evolution. Der Mensch begann als Monotheist, jedoch geriet er im Laufe der Zeit an verschiedene Formen des Polytheismus. Manchmal ein Zweigottglaube, manchmal ein Dreigottglaube und manchmal Pantheismus. Propheten wurden von Allah zu allen Völkern und Stämmen der Erde geschickt, um sie wieder zum rechten Pfad des Monotheismus zu leiten. Jedoch gingen die Menschen im Laufe der Zeit irre und die Lehren der Propheten wurden entweder geändert oder gingen verloren. Der Beweis dafür ist, dass alle sogenannten primitiven Stämme, die bis jetzt gefunden wurden, an ein höchstes Wesen glauben. Egal in welcher Stufe der religiösen Entwicklung sie sich auch gemäß der Evolutionstheorie befinden mögen, die meisten glauben an einen höchsten Gott, der über allen anderen Göttern und Geistern steht. Von Itzamna, dem Schöpfergott der zentralamerikanischen Maya, bis Gewo, dem Schöpfer des Universums und der Geister aus Sierra Leone, und vom hinduistischen Brahman, dem undefiniert Absoluten, bis Marduk, dem antiken Stadtgott Babylons und höchsten Gott des Pantheons. In all diesen Fällen kann man eindeutig von einem höchsten Wesen sprechen. Sogar im Zweigottglauben der Parsen ist Ahura Mazda, der Gott des Guten, größer als Angra Manyu. Am Tag des jüngsten Gerichts besiegt in ihrem Glauben Ahura Mazda den Angra Manyu. Daher ist Ahura Mazda in Wirklichkeit ihr höchster Gott. Nach dem Evolutionsmodell dürfte dies eigentlich nicht der Fall sein, da der Glaube an ein höchstes Wesen sich angeblich aus dem beschränkten Polytheismus entwickelte und somit nicht gleichzeitig mit dem Animismus existieren kann. Jedoch verbleibt in den meisten Religionen das Konzept eines höchsten Wesens als Beweis, dass die Massen von den monotheistischen Lehren der Propheten abwichen, indem sie Allahs Attribute anderen Erscheinungen der Schöpfung zuschrieben, die man in manchen Fällen als kleinere Götter und in anderen als Vermittler betrachtete. Einen anderen Beweis für die Richtigkeit des Verfallsmodells kann man in dem historischen Übergang des monotheistischen Judentums in das polytheistische Christentum vorfinden. Der Monotheismus, wie er vom Propheten Jesus, Friede sei auf ihm, gelehrt wurde, entartete in der Sicht jener, die Jesus zwar nicht als Gott den Vater, jedoch als einen geschaffenen, heiligen Sohn ansahen, zuerst in einen Zweigott glauben. Dies war auch unter den Griechen der Fall, die Jesus als den Logos ausmachten, der sich in den Philosophien von Anaxagoras bis Aristoteles fand. Später entwickelte sich daraus unter den Römern, die das trinitarische Konzept offiziell sanktionierten, ein Dreigottglaube. Schließlich wurde diese Trinität in der römisch-katholischen Kirche zu einem ausgefeilten Polytheismus, wobei Maria und einer ganzen Reihe von anderen sogenannten Heiligen die Macht zu vermitteln und zu beschützen zugeschrieben wurde. Ähnliches finden wir auch, wenn wir die reine und endgültige Botschaft des Islam anschauen, so wie sie vom letzten Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, überbracht worden ist, und sie mit den Glaubensvorstellungen vieler heutiger Muslime vergleichen. Auch hier fand ein Verfall im Glauben und in den religiösen Praktiken statt, und der reine Monotheismus des frühen Islam degenerierte mit der Zeit. In den verschiedenen aufkommenden Sekten wurden Allahs Eigenschaften dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, seinen Nachfahren und auch frommen und nicht frommen Personen, die von späteren Generationen als Heilige angesehen wurden, verliehen. Das darwinistische Konzept der biologischen Evolution behauptet, dass alle heutigen Lebensformen aus einem Einzeller entstanden sind. Diese einfachen Lebensformen entwickelten sich später durch den Überlebenskampf zu komplexeren Formen. Falls man diese Theorie direkt auf die Entwicklung von Religion anwendet, so würde sie in Wirklichkeit das Verfallsmodell unterstützen, welches darlegt, dass die Religion in ihrer einfachsten Form dem Monotheismus begann, aber im Laufe der Zeit zu den komplexeren Formen des Polytheismus auswuchs und somit ihre Einfachheit verlor. Zweigottglaube, Dreigottglaube, Polytheismus und Pantheismus traten somit in Abhängigkeit von den vorherrschenden sozioökonomischen Bedingungen der verschiedenen Orte auf.